Dialoge Seite 262. Man eröffnet schließlich eine sogenannte öffentliche Zeichnung und damit jedermann die Renten kaufen kann, zerlegt man sie in ganz kleine Stücke. Man verkauft Renten ab 10 Franken, ab 5 Franken, bis zu 1000 Franken, bis zu 1 Million. Am Tage nach ihrer Ausgabe steigt der Wert dieser Papiere und man reißt sich um sie. Nach einigen Tagen gehen die Staatskassen über, man bekommt so viel Geld, dass man nicht weiß, wohin man es stecken soll. Man trifft indessen Maßnahmen, das Geld dennoch zu nehmen, weil man sich eine große Wirkung auf die öffentliche Meinung verschaffen kann, wenn die Zeichnung die aufgelegte Anleihe übersteigt. Die Überzeichnung steigt manchmal bis zu 200 oder 300 Millionen. Du kannst dir vorstellen, wie sehr dieses Vertrauen des Landes zur Regierung auf den öffentlichen Geist einwirkt. Dialoge Seite 264, Montesquieu. Aber denkst du nicht daran, endlich einmal zurückzuzahlen? Dialoge Seite 265, Machiavell. Ohne Zweifel, es ist jetzt an der Zeit zu erklären, wie ich der Verschuldung entgegentreten werde. In dieser Beziehung gibt es sehr verschiedene Mittel, vor allem die Steuer. Montesquieu, das heißt, eine Schuld wird verwendet, um eine andere Schuld abzuzahlen?